Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt ja jetzt bei uns und ihr könnt bei mir anrufen heute Nacht, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Ihr müsst dann nur ganz einfach eine Nummer wählen und die Nummer heißt 0180 5678 111. Das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0180 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, Christian, 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Christian, guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, das hat sich alles so vor ungefähr 3 Monaten abgespielt. Und zwar bin ich in einer großen Clique gewesen, mit meinem besten Kollegen, der war auch dabei. Und nach der Zeit kam ein Mädchen dazu. Mhm. Mit dem Mädchen kam dann nochmal ein Freund zusammen. Wie? Und mein Kollege kam mit dem Mädchen dann zusammen, mhm, also in einer Beziehung. Mhm. Ja, ich habe so auch akzeptiert in der Clique, wollen wir mal so sagen. Wie groß war denn die Clique? Da hat sich manchmal so 20 bis 30 Mann waren täglich immer da. So groß. Mhm. Aber meine ganzen Kollegen waren auch bei. Mhm. Gut, dann kamst du dem Kontakt zwischen dem Mädchen, dem neuen Mädchen und deinem Kumpel. Ja, genau. Ja, und dann? Ja. Ja, dann habe ich das alles so registriert auch. Mhm. Ich wollte auch nichts von dem Mädchen. Nur irgendwie nach der Zeit hat sie sich an mich rangemacht. Mhm. Ich wollte auch nicht. Hab ich auch gesagt. Und ja, dann irgendwann war es dann doch soweit. Mhm. Und dann lagen wir dann mal zusammen im Bett. Mhm. Ja, das war dann so eine Woche und dann kam der ganze Mist raus. Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Ich schätze mal auch um 7 Ecken irgendwie in der Clique. Ja. Dass das Mädchen da irgendwas gequasselt hat. Mhm. Ja, und seitdem werde ich mit Morddrohungen überhäuft. Mit Morddrohungen? Ja, per Telefon und per Briefe. Mhm. Von ihm selber, von welcher aus der Clique. Mhm. Ich werde dann nicht mehr angesehen. Also du verkehrst gar nicht mehr jetzt in dieser Clique? Nee. Nur mit einer Person. Mhm. Ist das bei einer einmaligen Geschichte geblieben, zwischen dir und dem Mädchen? Ja, das war diese nur die eine Woche. Immerhin eine ganze Woche aber dann, ne? Ja, eine ganze Woche. Mhm. Warum ist es dann wieder auseinandergegangen? Ja, dann wurde da wohl, ich weiß auch nicht warum, hinterher habe ich einen Anruf von ihr gekriegt, sie hasst mich, warum ziehe ich so eine Show ab, ich wusste nicht, was los ist. Mhm. Da wurde wohl auch in der Clique Blödsinn über mich. Also sie hat sich dann zurückgezogen. Sie hat sich dann auch zurückgezogen. Ja. Du hast also nie mit ihr richtig offen geredet. Nee. Diese ganze eine Woche, da habt ihr auch mehrfach miteinander geschlafen oder nur einmal? Habe ich das habe ich gar nicht richtig verstanden. Mehrere Mal. Mhm. Während dieser Woche war sie da auch noch mit dem anderen zusammen? Da war sie auch noch mit ihm zusammen. Mhm. Ja. Also es lief dann heimlich, ne? Das lief heimlich. Jetzt wirst du mit Morddrohungen überschüttet, hast du. Was heißt überschüttet? Ja, er bringt mich um, dann wurden schon meine Bremsleiter von meinem Auto durchgeschnitten. Mhm. Aber Auto ist jetzt auch Schrott. Mhm. Ja. Was heißt überschüttet? Wie oft passiert das? Mehrere Mal in der Woche. Mhm. Hast du eine Fangschaltung? Nee, hab ich nicht. Wäre vielleicht ein guter Tipp, ne? Ja, könnte man sich mal überlegen. Was genau sagt, ist er denn persönlich dann unter anderem auch am Telefon? Ja, zwischendurch auch, aber das hat sich jetzt hinterher gelegt. Mhm. Also lässt dann immer anrufen von anderen. Und was genau sagen die dann? Du Dreckschwein, warum hast du mit denen das so gemacht und so weiter und so fort. Mhm. Und ich meine, mit dem Auto, was die da gemacht haben, das ist ja dann schon noch eine Nummer härter. Da hättest du ja schwer verunglücken können. Ja, das stimmt. Mhm. Was hast du bisher unternommen? Gar nichts? Nee, noch gar nichts. Mhm. Ich habe Angst vor den ganzen Leuten. Mhm. Sind ja auch nicht wenig. Wie erklärst du dir denn, dass die ganze Riesenklicke von 20 Leuten plötzlich auf der Seite von dem einen Typ steht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum. Was ist das denn überhaupt für eine Clique? Wie weit oder wie nah wart ihr denn miteinander befreundet? Mit manchen nicht so doll war ich befreundet, aber mit 10, 15 Leuten, die waren schon ein engen Kreis von mir, ne? Mhm. Die habe ich schon. Und das besteht schon länger. Warum versuchst du jetzt nicht mal Kontakt zu einzelnen Leuten aufzunehmen und vielleicht auch mal deine Position darzustellen? Die wollen nicht. Was heißt, die wollen nicht? Ich habe versucht, mit ihnen zu reden persönlich, mit den Mädchen zu reden. Da bringt nichts. Ausgegangen ist es ja wirklich damals erstmal von den Mädchen, ne? Ja. So wie du es jetzt dargestellt hast. Genau, sieht dann aus. Also Christian, ich kann dir nur raten, wenn das jetzt so bedrohlich wird und du Angst um Leib und Leben hast, was begründet ist, auch nach dem, was du erzählt hast, würde ich auf jeden Fall die Polizei einschalten und mir eine Fangschaltung zulegen. Mhm. Als ersten Schritt. Das willst du bei uns machen? Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Mhm. Nur, ich trotzdem Angst. Das ist irgendwie... Ich würde es tun. Ich würde es tun, weil du hast ja sonst, wenn du auch sagst, du läufst dagegen Wände, indem du da versuchst, irgendwie die Front aufzubrechen, gar keine andere Chance, irgendetwas zu unternehmen. Mhm. Denk mal drüber nach, melde dich bei mir nochmal, wie das weitergegangen ist und ausgegangen ist. Alles klar. Ja, alles Gute, viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Sven ist dran, 21 Jahre alt. Ja, hallo. Sven. Hallo, mein Name. Hi. Wie sieht's aus bei dir? Ganz gut? Bei mir sieht's ganz gut aus, ja. Und bei dir? Ja, bei mir wohl nicht so gut. Ich bin heute aus dem Gefängnis gekommen. Ich war dort ein Jahr drin und jetzt bin ich heute rausgekommen und meine Freundin hat Schluss gemacht und naja, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Und die hat heute Schluss gemacht? Ja, sicher. Ich habe sie heute angetroffen und naja, sie hat mir wirklich wortwörtlich einen Laufpass gegeben. Und du warst ein Jahr im Gefängnis? Ja, in Gelsenkirchen. Weswegen warst du im Gefängnis? Ja, ich hatte damals viel Unsinn gemacht und hatte deswegen Bewährung bekommen und dann bin ich meinen Bewährungsauflagen nicht nachgekommen und naja, deswegen haben sie die Bewährung widerrufen gehabt und... Und da musstest du rein. Ja. Und hat dich denn während dieses Jahres deine Freundin besucht? Nein, gar nicht. Gar nicht? Klar, sie hat geschrieben und so. Sie hat gesagt, dass sie mich ganz doll lieb hat und... Wie viele Briefe sind denn so pro Woche gekommen? Ja, pro Woche so, sag ich mal, jetzt so, also wenig eigentlich. Oh, was heißt wenig auch? Also zwei Briefe sind gekommen, so. Zwei Briefe? Ja. Im ganzen Jahr? Nein, in der Woche. Und da habe ich ja noch gedacht, das ist alles in Ordnung, so. Aber da die Besuche dann nicht gekommen sind, obwohl ich ihren Besucherschein, man kriegt dann immer so einen Besucherschein, den man dann geben kann und... Aber sie hat mich nicht einmal besucht und... Was dich ja eigentlich schon hätte skeptisch stimmen müssen, ne? Ja. Ja, aber ich meine, diese Frau, die heißt Natascha und... Was hat sie denn in den Briefen dir geschrieben? Ja, so, dass sie mich auch lieb hat und... Ausschließlich so etwas? Naja, auch andere Sachen, was sie so den ganzen Tag treibt und... Also, naja, da kann man ja viel schreiben. Ja, genau. Aus den Briefen heraus war nicht zu lesen, dass sie vielleicht in irgendeiner Weise auf Distanz zu dir gegangen ist. Nein, absolut nicht. Ja, absolut nicht. So, jetzt das hat mich ja so geknickt. Jetzt beschreiben wir mal die Situation heute. Du bist rausgekommen. Wann hast du sie dann gesehen? Ja, also wie gesagt, ich bin heute Nachmittag angekommen und habe sie dann angerufen, ob wir uns treffen können. Und sie hat gesagt, na sicher Sven. Und ja, und da habe ich sie getroffen. Und naja, dann kam sie mir mit dieser Antwort, na Sven, es ist aus. Und ja, jetzt musst du damit klarkommen und... Hat sie Ihnen erklärt, und wann ist denn der letzte Brief gekommen? Ja, der letzte Brief ist letzte Woche noch gekommen. Und also der war auch durchweg positiv? Ja, also mehr oder weniger. Ich was mein, heißt also weniger? Es stand nichts Negatives drin. So. Also wenn ich daran denke, muss ich schon fast weinen, so, weil es war wirklich nicht so, was da negativ war, Dominan. So, oder? Ich heiße Domian, nicht Dominan. Ja. Ja, wenigstens bringst du mich mal ein bisschen zu lachen. So. Das ist das erste Mal heute, so, oder? Ja. Ich meine, jetzt die letzten Stunden waren schon hart, oder? Wie hat sie sich denn gerechtfertigt, dass sie dir bisher solche Briefe geschrieben hat? Ja, ich wäre nicht der Richtige für ihr und also das hätte sie, also ihre Familie hätte das auch gesagt, weil ich jetzt im Gefängnis nur nebenmal saß und... Also, Sven, ich kann... Ein falsches Urteil und... Wie? Das finde ich ein völlig falsches Urteil, so, aber... Also, Sven, ich kann natürlich verstehen, dass du jetzt da sehr geknickt bist. Ist völlig normal. Ich weiß absolut gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Wenn man ein Jahr darauf gewartet hat und ein Jahr die Hoffnung hatte. Ich habe mich so gefreut, so dominant, bis ich die sehen kann. Und weißt du, und was ist los? Im Grunde genommen, gar nichts mehr heute so. Im Grunde genommen bleibt dir gar nichts anderes übrig, als dieses jetzt halt zu schlucken. Und vielleicht kannst du sogar ganz froh sein, weil viel scheint mit diesem Mädchen nicht los zu sein. Wenn sie dir da ein Jahr Liebesbriefe schreibt und dann gleich am ersten Tag dir den Laufpass gibt. Das spricht nicht sehr für diese Frau. Es ist ja unehrlich und sehr unfair dir gegenüber. Naja, aber ich habe gedacht, das ist was Ernstes, weil vorher waren wir ja auch fest zusammen. So. Wir haben das erste Mal zusammen. Wie lange wart ihr denn zusammen vorher? Na, 2 Jahre. Wir haben 2 Jahre? Ja, das ja, und dann war... Dann hat diese Frau dich nicht besucht im Knast. Allein das hätte dich ja schon sehr, sehr, sehr nachdenklich stimmen müssen. Ja, das hat mich ja auch, aber weißt du, wenn du da hast im Gefängnis bist, dann weißt du, dann möchtest du das gar nicht verstehen. Und weißt du, du liebst diese Frau und dann macht sie dir noch einen größeren Kopf und naja, und ich wollte das wahrscheinlich auch nicht verstehen. Und Sven, ich kann da kann dir kein Mensch helfen. Das musst du jetzt aushalten. Traurig. Oh, hart, ziemlich sowas, aber kannst du mir keinen Tipp geben, womit ich das. Ich meine, ich weiß wohl, dass sie manchmal Radio hört. Vielleicht nützt das was so, wenn ich immer sage, so, dass ich sie wirklich ganz doll liebe. So, aber ich kannst du gerne machen, wenn das noch ein Weg ist. Ich vermute mal, dass das nicht funktioniert, aber bitte sprich sie an. Ich weiß wohl, dass sie das wahrscheinlich hört, so, weil ich habe früher oft deine Sendung gehört, also bevor ich da reingekommen bin. Mhm. Also sprich mal Natascha an. Natascha heißt sie ja. Vielleicht hat sie doch mal Natascha, aus Aalen, Westfalen kommt sie. Ja, auf jeden Fall wollte ich Natascha sagen, dass ich sie ganz doll lieb habe und na, dass ich sie total vermisse und na, wie gesagt, so, ich habe sie einfach super doll lieb. So, und sie soll es sich doch nochmal überlegen. Ja, das sollte sie schon tun, so, das wäre mir ziemlich wichtig. So, oder? Ja, aber Natascha ist wirklich sehr seltsam, wenn sie dir immer zu Liebesbriefe schreibt und dann sich so verhält. Verstehe ich nicht. Ja, ich finde das auch traurig, Dominik. Ja. Ich komme darüber auch gar nicht klar. So, dass es lieber Sven, ich hoffe, dass Natascha zugehört hat. Und vielleicht gibt es noch einen kleinen Funken Hoffnung. Vielleicht hat sie zugehört, man weiß es nicht. Und dir wünsche ich jetzt für deinen Neustart alles Gute. Hast du denn einen Job oder sowas? Ja, den habe ich jetzt in Aussicht. Das hat mir mein Sozialarbeiter besorgt, alles. Das ist auch schon mal gut. Was denn? Ja, ich bin jetzt Kunststoffformgeber. Kunststoffformgeber. Ja, genau. Da muss man ja schon studieren, um das Wort überhaupt auszusprechen. Ich wünsche dir alles Gute für den neuen Start. Ja, ich auch. Und ich wollte nochmal sagen, dass deine Sendung ziemlich super ist. Und danke dir, Sven. Naja, okay, toll. Tschüss. Dankeschön, ja. Ciao. Das hat aber nicht geladen mit dem Dominant. Ihr Lieben, was mich heute wirklich unglaublich geärgert hat, ich würde gerne vielleicht eure Meinung auch dazu hören, das ist dieser Ausbruch in Brandenburg. Dieser Verbrecher, dieser unglaubliche Verbrecher, der den Matthias Hinze umgebracht hat, ermordet hat. Dieser Mann hat erleichterte Haftbedingungen bekommen von den Behörden. Das ist unglaublich, finde ich. Dieser Mann hat sich aus dem Gefängnis davon gemacht und die Wärter haben es erst 14 Stunden später bemerkt. Das muss man sich mal vorstellen. Dieser Mann, der verantwortlich ist für einen wahrscheinlich überhaupt für uns nicht vorstellbar qualvollen Tod, den der Matthias in diesem Erdloch erlitten hat. Ich war heute völlig von Socken, als ich das gehört habe und war noch empörter, als ich den brandenburgischen Justizminister Bräutigam im Fernsehen sah und der sogar noch versuchte, diesen Skandal in irgendeiner Weise hinzubiegen. Es ist ein ungeheuerlicher Skandal. Ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Wenn ihr mich anrufen wollt, 0180 5678 111. Es geht weiter mit Tanja und Tanja ist 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Hi. Ja, ich wollte einfach mal etwas loswerden und zwar, ich möchte den ganzen Männern mal im Lande ein bisschen Mut machen. Ach, das ist aber nett von dir. Ja, die so kurz vor ihrer Einberufung zur Bundeswehr stehen. Ah ja. Und viele machen sich darüber Gedanken, oh Gott, wie krass und wie hart und das kann man ja nicht schaffen. Da gehe ich lieber in den Zivildienst. Mhm. Das finde ich gar nicht alles so schlimm, weil ich muss sagen, ich stand selber im Dienst der Bundeswehr. Hey. Ja, mit 20 Jahren eine junge Soldatin? Ja, ich war eine Soldatin. Du warst eine Soldatin? Was hast du denn gemacht? Ja, ich bin ausgebildete Arzthelferin und habe dann also nach meiner Ausbildung in dem Beruf eben halt keine Arbeitsstelle gefunden. Mhm. Ja, und dann haben mich Kollegen angesprochen, die selber bei der Bundeswehr waren und sagten, so, hör mal, die stellen auch Frauen ein. Mhm. Und ich da so, ja, habe ich zwar noch nie was von gehört, aber probier's mal. Mhm. Ja, Wehrdienstberater angerufen und der sagte dann auch sofort, ja klar, geht. Ja, und dann wurde ich dann eingeladen zum zweitägigen Einstellungstest. Mhm. Und musste da wirklich ein paar Tests hintereinander runterziehen, so von wie ich psychisch drauf bin, Sporttest, und ein Hörtest und also alles querbeet. Mhm. Ja, und nachdem ich das dann bestanden hatte, wurde ich dann eben halt, hatte ich eine Nachricht gekriegt, ich könnte meine Grundausbildung anfangen. Mhm. Ja, und das habe ich dann auch gemacht, habe die Grundausbildung. Ist die Grundausbildung für Frauen zu vergleichen mit der für Männer? Ja, aber auf alle Fälle. Auch sehr hart. Und ihr müsst auch im Schlamm robben. Ja. Und sowas. Ehrlich? Ja, zusammen mit den Jungs? Ja. Aha. Ja, also wir waren eine gemischte Truppe. Mhm. Jungs wie Mädels. Also ich habe mich ja zum Beispiel für 4 Jahre verpflichten lassen. Mhm. Und da waren dann also diejenigen, die 10 Monate, 3 Monate, die das runterziehen mussten. Das heißt, du bist im Moment auch immer noch bei der Bundeswehr, oder? Nein, leider nicht. Aber du bist erst 20 Jahre alt. Ja, ja, klar. Wie? Du hast mit 16 Jahren nicht angefangen? Nein, irgendwie. Nein. Also ich muss sagen, ich musste meine Grundausbildung abbrechen aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Ich durfte nicht weitermachen, worüber ich auch sehr traurig bin, ja. Weil wenn ich die Wahl hätte, ich würde sofort, von jetzt auf gleich, würde ich sofort da wieder antreten. Mhm. Und also dir hat das ganze Soldatenmilieu durchaus gut gefallen. Ja. Du hast auch einen Helm aufgehabt und einen Kampfanzug angehabt. Ja, Stahlhelm, meinen olivgrünen Tarnanzug. Aber ihr wurdet nicht ausgebildet in der Waffe, ne? Doch. Das auch? Ja. Das auch. Mhm. Ja, wir mussten auch schießen. Jetzt hatte ich nur ein bisschen Panik davor, weil ich mir dachte, oh Gott, du hast noch nie eine Waffe aus der Nähe gesehen. Mhm. Geschweige denn noch damit noch zielen und abdrücken. Aber das wurde einem so super erklärt. Und also dass es dir richtig Spaß gemacht hat? Das hat mir richtig Spaß gemacht. Der ganze Gruppenzusammenhalt auch, da hat man gemerkt, also einer für alle. Wie ist denn das so, wenn, ich vermute mal natürlich, dass da viel weniger, natürlich, dass da waren viel weniger Frauen als denn Männer. Wie ist denn da so die Atmosphäre? Ist das sehr kumpelhaft oder sind da doch irgendwie Spannungen zwischen Männern und Frauen? Nö, also gar nicht. Also man muss sagen, es kommen immer mehr Frauen dazu. Mhm. Also wir hatten zum Beispiel in der Kaserne, wo ich war, da waren normalerweise für 20 Frauen die Betten bereit. Mhm. Und hinterher hat man dann also festgestellt, dass es dann doch über 50 waren. Mhm. Und also die Frauen sind da, also sag ich mal, also jetzt so salopp gesagt, auf dem Vormarsch. Auf dem Vormarsch. Aber das gemeinsames Duschen gibt's nicht? Ja, Frauen. Frauen also natürlich. Frauen duschen zusammen und Männer duschen. Wie ist das denn, wenn ihr da draußen auf dem Feld wart und habt euch da in der Matsche rumgewälzt und man muss ja mal strullen? Kommt ja mal vor, ne? Ja, ist das denn nicht dann, schämt man sich dann nicht als Frau, wenn die ganzen Jungs um einen rumstehen und man macht's dann halt da irgendwie? Man kann sich ja auch nicht immer verstecken. Oder? Nö, also da kann man schon zu dem Ausbilder dann sagen, du hör mal, ich muss da mal ganz schnell weg, das ist überhaupt gar kein Problem. Ist kein Problem. Ich meine, die Jungs, die können sich mal schnell an den Baum stellen. Die haben das einfacher, ja. Ja, die haben es leider ein bisschen einfacher. Aber jetzt so haben auch viele Frauen kein Problem damit gehabt. Ja. Sind von der Veranstaltung zurückgekommen. Was ist denn eigentlich, wenn man sich da in einen netten, knackigen, also wenn Frau sich in einen netten, knackigen Soldaten verknallt? Wie geht das denn? Ja, nu, ich habe mich da nicht verknallt. Weil aber kann doch passieren, ne? Ja, kann passieren, klar, kein Problem. Das sieht dann aber der Herr Oberst, oder wie die da heißen, ich habe keine Ahnung von den Rängen, nicht so gerne wahrscheinlich, ne? Ja gut, okay, also ich meine, man hat ja an einem Tag hat man dann eben halt seine Dienstzeit, sag ich mal, das ist wie ein normaler Arbeitstag und danach hat man Freizeit. Klar, da könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Und nach 10 Uhr dürfen die Frauen nicht bei den Männern auf der Stube sein und umgekehrt auch nicht. Wie schade auch, ne? Also, kann man sehen, wie man will. Man sollte das dann, wenn, schon aus dem in den privaten Bereich hineinnehmen. Ne? Also ja, nicht ja, bei den Schießübungen knutschen käme nicht so gut. Nee, also das auf keinen Fall. Also ich glaube, da hätte man doch sehr schlechte Karten. Also du brichst eine Lanze für die Bundeswehr, ne? Ja, also ich muss sagen, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich würde da auch sofort wieder hingehen, nur wie gesagt, bei mir haben sie nur jetzt was festgestellt, ich darf nicht weitermachen. Darf ich dich fragen, was für gesundheitliche Gründe das sind? Ja, bei mir hat man was an den Knochen festgestellt. Mhm. Die haben also Angst, wenn ich mich bei einer Übung so ins Feld schmeiße mit voller Montur, dass mir da also etwas mit den Knochen passiert. Dann haben sie einfach gesagt, das ist denen zu riskant, das geht auf die Gesundheit und gesundheitsschädlich darf es auf keinen Fall sein. Nun hat dich das Ganze so positiv beeindruckt. Hast du währenddessen auch darüber nachgedacht, ob du bereit wärst, auch im Ernstfall dich in eine Kriegssituation zu begeben? Da wird man vorher gefragt. Also wie gesagt, bei diesem Einstellungstest muss man also auch mehrere Fragen beantworten. Mhm. Und unter anderem taucht dann auch auf, würden Sie Auslandseinsätze mitmachen? Mhm. Würden Sie sich dazu bereitstellen? Also ich muss sagen, ich habe Ja angekreuzt, obwohl es natürlich sehr selten vorkommt. Mhm. Also wenn man da, der Oberste, der Hauptmann, der hat also dann schon gesagt, man kann sich die Leute aussuchen, es sind noch genügend da, Gott sei Dank. Mhm. Aber im Ernstfall, wenn es hart auf hart gekommen wäre, dann wäre ich mitgegangen, ja. Wobei, wenn es dann wirklich ganz ernst wird, man sich ja nochmal ganz anders vielleicht drüber denkt, ne? Als jetzt so theoretisch im Vorhinein. Klar, wenn man jetzt auch gerade im Moment sieht, ne, dass es da unten Iran, Irak wieder am Krachen ist, da denkt man sich auch, ja gut, da geht's jetzt auch wieder los. Inwieweit jetzt Deutschland da wieder jetzt mit reinfunkt, das entwickelt sich ja auch jetzt erstmal langsam. Also das war Tanja. Und Tanja wollte allen jungen Männern sagen, geht zur Bundeswehr, das macht riesig Spaß da. Ja, vor allem, Und es gibt sogar ein paar Frauen da. Ja, sie sollen sich nur nicht zu große Panik machen. Nein. Also viele denken sich, oh Gott, das schaffe ich nie, ich bin total unsportlich. Man wird da langsam rangeführt. Ja. Und ich muss sagen, sehr sportlich war ich selber eigentlich auch noch nie. Und trotzdem hat es funktioniert. Aber man kommt da gut mit, weil man wächst auch in der Zeit über sich hinaus. Tanja, die mit ihren 20 Jahren schon über sich hinausgewachsen ist. Ja, ich hoffe, ich wachse noch weiter. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Ja, tschüss, und Tanja. Ich wollte noch sagen, dass deine Sendung sehr gut ist. Danke. Falls, immer wenn ich Zeit habe und ich dann noch wach sein sollte, weil es leider Gottes ja spät in der Nacht ist, gerade unter der Woche schläft man da ja dann eigentlich. Ja. Und ich wollte sagen, mach weiter, das macht unheimlich Spaß und ich drücke dir die Daumen, dass du das noch lange weitermachst. Das hat eine ehemalige Soldatin zu mir gesagt, was will ich mehr? Ja, ich danke dir, tschüss Tanja. Okay, tschüss. Tschüss. Beate, 47 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Ja, das fängt aber gut an. Das fängt gut an, ne? Ja, klar. Endlich kann ich mal mit dir reden. Was ist denn dein Thema? Ich habe vorhin schon mal angerufen. Meine Übermütter hat einen fürchterlichen Krach über mir gemacht. Da bin ich hochgegangen, habe mich beschwert und da war eine Weile Rückenzwitter los. Also ich habe gedacht, hier unten meine Decke kommt runter. Mhm. Was hat sie gemacht? Hat sie geklopft? Oder? Ach, die hatte Besuch gehabt, Domian. Und da haben die so mit dem Fuß auf die Decke getreten. Ich habe gedacht, meine Decke geht runter. Dann hast du dich beschwert? Da habe ich mich beschwert. Ja. Da war eine Weile Ruhe, da ging es wieder los. Um wie viel Uhr? Welche Tageszeit war das? Oh, das war nachts um 11, Domian, vor der 12. Mann. Wenn wir hier unten Krach machen, da kommst du runter, reden sich auf. Ja. Ja. Ich bin auf den Schiff getreten, oder wie? Ja, wie ist es nur weitergegangen? Ja, nun habe ich gesagt, wenn das nicht aufhört, sagst du ruhig die Polizei. Ja. Und da war Ruhe. Da war Ruhe. Und dann war lauter Wut alle Mann fort. Bis heute? Bis heute. Also du hast nur gedroht und die ich haben... Ich habe nur bedroht und da war Ruhe. Und die haben gepusht. Da fühlten sich in der Halle auf den Schiff getreten. Was sind das für Leute? Das war Besuch, die hatte Besuch hier im Verwandtschaft oder was weiß ich. Nee, ich meine mit den Mietern, kommst du an sich mit denen ganz gut klar? Ach, sonst komme ich klar mit den Mietern, plus mit der Klappstraße über mir nicht. Ja. Also ist das Problem jetzt ja gelöst, ne? Ja, aber weißt du, wenn wir hier unten Krach machen oder was oder wie, da kommst du runter und rechnen sich auf. Ja, aber so wenn sind... Wenn der Nachbar mit dem Tierkleid früher sind, das sagt kein Schwein was. So sind ja manche Leute, ne? Oh, da kannst du mich mal einen Arsch treten. Aber ich find's gut, dass du dich da so schnell gewehrt hast und so richtig gewehrt hast. Na, und, ehrlich, ne, ich dachte, du musst doch mal mit mir reden. Ja. Von wo rufst du an? Ich? Aus Sachsen, ne? Aus Sachsen-Anhalt. Aus Sachsen-Anhalt. Ich hab's mir doch fast gedacht. Ich hab so ein bisschen gehört, so im Dialekt, so ein klein bisschen. Liebe Beate, ich wünsche, ich schicke jetzt ganz nette Grüße nach Sachsen-Anhalt. Zu dir. Das ist auch süß von dir. Ja, und hoffe, dass deine Nachbarn dich in Ruhe lassen jetzt demnächst. Es gibt ein paar auf die Mütze. Aber wie gibt's da ein paar auf die Mütze? Es gibt Rambazamba, wie du so schön immer sagst. Rambazamba gibt's. Schöne Grüße, alles Gute. Tschüss, Meiner. Tschüss, Beate. Horst ist dran und 47 Jahre alt. Hallo. Ja, hier bin ich. Ist ja ein ganz heißes Gefühl, zuhören zu können und zu wissen, dass die anderen nicht hören. Ja. Erstmal einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, ja, Horst. Dein Thema. Ja, mein Thema war oder ist Angst. Mhm. Es ist irgendwo ein blödes Thema. Ich lebe damit auch schon über 40 Jahre. Über 40 Jahre? Also, ja, so lange wie ich denken kann, habe ich Angst und weiß nicht, wovor. Wie macht sich diese Angst bemerkbar? Die macht sich im Bauch bemerkbar und die geht dann teilweise so weit, dass es bis zur Inkontinenz führt. Mhm. Stuhl. Stuhl. Mhm. Und wie ich es der Frau am Vorgespräch vorhin schon sagte, wenn ich mir zum Beispiel eine Einlage reinpacke, dann passiert nichts oder nicht unbedingt. Aber wenn ich zum Beispiel ohne losgehe, dann kann es in die Hose gehen. Ja. Kannst du die Situationen beschreiben, in denen du hauptsächlich Angst hast? Leider nein. Also es kann passieren, dass du einkaufen gehst, noch völlig entspannt und plötzlich überkommt es dich. Ja. Beschreib dann mal diese Angst. Hast du Angst vor Menschen? Hast du Angst, angeguckt zu werden? Angst, bedroht zu werden? Beschreib es mir. Es sind Situationen, mehrere kann ich so beschreiben. Ich habe Bäcker gelernt, ich bin früher zur Arbeit gefahren und ich hatte da meine gewissen Anlaufstellen, wo ich dann die Notdurst verrichten konnte. Mhm. Ich bin mit der Familie losgefahren, Ausflug, und dann musste ich irgendwo hin und dann habe ich irgendwo anders gewohnt. Und wenn wir dann in die Stadt gefahren sind, war für mich der erste Blick immer, wo ist ein Lokal, wo ich dann eventuell schnell rein kann, oder im Kaufhaus, wo sind die Toiletten. Horst, meine Frage war, ich möchte, dass du mir die Angst ein bisschen mehr definierst. Die Situation kann ich nicht erklären. Nein, nicht die Situation, sondern plötzlich überkommt dich ein Gefühl der Angst. Es ist ein komisches Gefühl im Bauch. Mhm. Und möchtest du dich am liebsten dann verkriechen? Nee, an und für sich nicht. Mhm. Aber diese Angst muss ja... Angst vor Menschen habe ich nicht. Mhm. Aber diese Angst, wenn du definierst dieses Gefühl ja als Angst. Warum definierst du dieses Gefühl als Angst? Das kann ich nicht sagen. Sagen wir so, ich bin als vielleicht ist das noch von der Kindheit her, ich bin sehr gern zur Schule gegangen, aber ungern nach Hause. Und wenn das ist zum Beispiel früher in der Schulzeit nur passiert auf dem Weg von der Schule nach Hause, nie auf dem Hinweg. Also hinter steckt jetzt wirklich meine große Frage, vor was hat Horst in diesen schlimmen Situationen Angst? Das weiß ich nicht. Ich war schon zweimal zum Psychiater. Aber du bist sicher, das hat nichts gebracht. Und dann diese Darmspiegelung habe ich auch schon dreimal mit. Mhm. Also organisch ist alles organisch okay. Ist es abgeklärt. Aber ich frage es nochmal, aber du bist sicher, dass es sich bei diesem Gefühl um Angst handelt? Ich empfinde es als Angst. Du empfindest es als Angst. Hm? Eine für dich nicht definierbare Angst. Ja. Nicht näher erklärbare, erklärbare Angst. Und das Hauptproblem ist, dass du unter Umständen, dass es zum Stuhlgang kommt in den für dich unmöglichsten Situationen. Ja. Ja. Und wie lange, du bist 47 Jahre jetzt alt, schlägst du dich jetzt mit diesem Problem des Stuhlgangs schon herum? Soweit ich denken kann. Auch schon als Kind war das so? Ja. Mhm. Von der Schule zurück, erste Klasse. Wie oft kommt denn das vor, dass du dann dieses dann wirklich sehr, sehr unangenehme Problem für dich hast? Ich kann es teilweise so steuern, indem ich dann halt früher aufstehe, wenn ich irgendwas Besonderes vorhabe und dann nichts esse, keinen Kaffee trinke, dass sozusagen der Darm leer ist, dann kann nichts rauskommen. Oder eben auch durch Einlagen gesteuert. Ist das ein besonderer Stuhl? Ist ja sehr. Man hat es ja oft, wenn man sehr aufgeregt ist, dass er dünner ist. Ich bin früher mal zur Post geschickt worden und bin wiedergekommen und da ist mir das auch wieder passiert. Und der war so hart, den konnte ich aus dem Bein schütteln. Ohne schmutzig dabei zu sein. Aber du hast, wenn es eine Toilette in der Nähe gibt, so viel Zeit bleibt noch, schnell dahin zu gehen. Oder kannst du das auch nicht mehr halten? Nicht unbedingt. Mhm. Mhm. Die Inkontinenz ist aber nur vorhanden, wenn du Angst hast. Ja, also dann kommt Schwitzen. Mhm. Hast du diese Angst auch schon mal, wenn du alleine für dich zu Hause bist? Ja, die ist auch da. Denn ich bin jetzt allein, denn ich lebe getrennt von meiner Familie. Mhm. Und auch jetzt gibt es Situationen, wo ich dann manchmal irgendwo, als wenn ich sage, ich werde wach und merke, wie ich verspannt sitze. So richtig verkrampft, die Hände zu Fäusten geballt. Und ich weiß nicht wovor. Ich gucke Fernsehen und es ist kein Krimi oder sonst was, sondern einfach eine normale Tiersendung oder weiß der Geier was. Es hat auch nicht mit besonderem Stress zu tun. Nein. Also jetzt zum Beispiel dieses Gespräch ist ja nun für dich auch was Ungewöhnliches, hier in der Öffentlichkeit darüber zu erzählen. Das hat jetzt nicht diese Auswirkung für dich. Nein, jetzt war ich irgendwo aufgeregt, weil ich das jetzt das erste Mal so gemacht habe. Mhm. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du in deinem 47 Jahre alten Leben, und wenn du das seit 40 Jahren hast, dass du da schon ganz unmögliche, für dich sehr, sehr peinliche Situationen erlebt hast. Ja, das ist richtig. Erzähl mir mal eine ganz peinliche, wenn du dich erinnerst. An eine erinnere ich mich, da war ich in Göttingen mit der Familie und da musste ich mit dem Jungen in ein Spielcasino rein. Dann wollte der liebe Herr vom Spielcasino mich rausschicken, weil der Junge da nichts zu suchen hatte. Der war 4 oder 5. Und da habe ich gesagt, ja, der Junge muss zur Toilette. Und da hat er gerochen, ja, naja, gut, sagt er, dann gehen Sie, Mann. Aber das war nicht der Junge, der die Hose voll hatte, sondern ich. Das hatte der Mann aber nicht mitbekommen. Nein, der Junge war ja noch klein, zum Glück. Wie viele Kinder... hätte ich mir was anderes ausdenken müssen. Hat man dich auch schon so richtig erwischt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass man es gesehen hat, du bist es? Nein, die Familie ja, aber sonst nein. Wie groß, nicht. Wie viele Kinder hast du? 2. 2. Ist die Familie, die Ehe auch wegen diesem Problem auseinandergegangen? Nein, die Ehe ist auseinandergegangen, weil ich wieder in Richtung Norden wollte. Die sind... Achso. Du hast gerade erzählt, dass du früher Bäcker warst, ne? Stelle ich mir sehr schwierig vor, einen solchen Beruf zu haben und dann mit so einem Leiden behaftet zu sein. Haben deine Mitarbeiter das nie gemerkt? Da hatte ich ja dann die Möglichkeit, zur Toilette zu gehen. Achso, das hat dann immer ausgereicht noch, ne? War ja dann, ich meine, irgendwo spüren tue ich schon. Bloß es geht dann recht schnell. Wenn ich spüre, dann muss ich gehen. Und welchen Beruf übst du im Moment aus? Im Moment bin ich arbeitslos, aber ich mache auf 620 Mark so einen Kurierfahrer. Denke ich mir, wenn man so viele Jahrzehnte ein solch schlimmes Leiden hat, müsstest du doch eigentlich, du hast gerade schon so eine Andeutung gemacht, dass du bei Psychiatern warst, Dutzende von Psychiatern schon aufgesucht haben müssen, oder? 2 habe ich bis jetzt. 2? Der erste hat mir erzählt, ich würde vom Fisch abstammen oder vielmehr vom Tier. Und wenn das Tier dann läuft und vor irgendwas Angst hat, dann macht es in seiner Not sich noch mal schnell leer, um dann noch schneller werden zu können. Das hat der Psychiater gesagt. Das hat der erste mir erzählt. Ja, fand ich auch. Und der zweite, der hat jetzt gewollt, dass ich in eine geschlossene Anstalt gehe. Was du natürlich nicht willst. Nee, man am besten auch gut verstehen kann, ja. So doll empfinde ich es dann doch noch nicht. Also, Herr Horst, ich finde, dass du dringend zu einem guten Psychologen müsstest, der therapeutisch sehr intensiv mit dir arbeitet. Nicht in einer Klinik. Du kannst ja ambulant hingehen, du kannst ja in die Woche 1-2 Mal hingehen. Der hat gemeint, ambulant wäre das nicht zu regeln. Kann ich das von dir aus nicht beurteilen. Aber wenn du das nicht willst, ist das für mich schon mal ein Kriterium, dass das nicht gut ist, das so zu machen. Nein, ich würde dich gerne jetzt gleich mit meiner Psychologin, der Petra, nochmal in Verbindung setzen. Sie kann dir bestimmt ein paar sehr gute Ratschläge geben, was man in dem Fall tun kann und tun muss sogar. Ich finde, du müsstest was tun. Das Einzige, wo ich nochmal ins Stolpern kam, ich hatte mit einem guten Bekannten mal darüber gesprochen und der hat dann meine Frau gefragt, ob ich als Kind mal irgendwie missbraucht worden bin. Da hat meine Mutter nichts drauf gesagt. Siehst du, das sind aber Anhaltspunkte, die du in einer guten Psychotherapie gemeinsam mit dem Therapeuten oder der Therapeutin erarbeiten kannst. Das Einzige, was sie zu mir mal gesagt hat, sie würde sich vor mir nicht ausziehen. Seelisch. Naja, gut. Ja. Diese Inkontinenz bezieht sich, ich möchte das nochmal festhalten, ausschließlich auf den Stuhlgang. Ja. Ja. Horst, wir machen das so, du kennst es ja. Dass du jetzt bitte auflegst und du wirst gleich von der Petra angerufen. Gut. Ich verstehe jetzt auch deinen Anruf hier bei mir, vielleicht auch mal so als Hilferuf. Was kann man machen? Ja, irgendwo, ich habe zum Glück nicht allzu oft probieren müssen. Ja. So 1-2 Mal, so irgendwann mal jetzt die letzte Zeit. Ich bin zum Glück gut durchgekommen. Ich glaube, du hast Pech gehabt mit deinen Psychiatern, aufgrund der wenigen Informationen, die du mir gerade gesagt hast. Aber das sollte dich nicht davon abhalten, auf die Suche zu gehen nach einem guten Therapeuten. Und vielleicht kann Petra dir gleich ein bisschen helfen dabei. Weil ich da auch sehr skeptisch bin. Ich kann nicht unbedingt jedem Vertrauen schenken. Völlig richtig. So sehe ich das auch. Und so würde ich auch an die Sache rangehen. Aber du wirst jemanden finden, dem du vertrauen kannst. Und vielleicht könnt ihr zusammen eine Lösung finden, auch für dich. Alles Gute. Gut. Mein Lieber. Tschüss, Horst. Tschüss. 1.35 Uhr und 3 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.36 Uhr, 10 Sekunden, jetzt Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit Domian, der Telefontalkshow Domian. Heute frei und offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Wenn ihr mit mir reden wollt, wählt ganz einfach die Nummer 0180-5678-111 und die Faxnummer von uns, die lautet 0180-5678-110. Es geht weiter mit Andreas und Andreas ist 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian, morgen. Guten Morgen, was ist dein Thema? Ich möchte mit dir über Hooligans reden. Aha, dann leg los. Bist du einer? Ich bin ein Hooligan. Mhm. Ich komme aus Gelsenkirchen. Ich möchte den Verein nicht nennen, weil ich den Verein dadurch nicht negativ beeinflussen möchte, dass der Verein dann negativ in der Öffentlichkeit dasteht. Mhm. Das heißt, du siehst dich selbst auch schon doch durchaus als negativ? Ich bin von der Gesellschaft her gesehen ein negatives Objekt. Mhm. Ich werde von der Gesellschaft durch mein Hobby nicht akzeptiert und ich sehe das als Hobby an. Du selbst findest dich aber durchaus okay und in Ordnung. Ich finde das gut, was ich mache. Ja, was machst du? Nicht tun, denke ich. Was machst du genau? Ja, wir treffen uns morgens so gegen 11 und dann ziehen wir durch die Innenstadt. Immer? Immer, jeden Samstag oder Freitagabends. Kommt drauf an, wann der Verein spielt. Ja. Und dann halten wir Ausschau nach unseren Gegnern. Mhm. Und dann, ja, dann manchmal geht es in der Innenstadt los. Oder manchmal auch an abgelegenen Plätzen und da fangen wir dann an uns zu boxen. Zu boxen? Ja. Was heißt boxen? Schlägerei. Richtige Schlägerei, regelrechte Schlägerei. Ja. Wie krass geht's denn unter Umständen dann zu? Also das Schlimmste, was ich erlebt habe, war ein Schädelbasisbruch. Den hast du selbst erlebt? Bei jemandem. Den hast du? Bei mir selber. Du hast den jemandem zugefügt? Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen? Das heißt, du hast doch für dich irgendwelche Grenzen. Ich sag mal, wenn ich mich mit einem Boxer... Ich hau dem in die Fresse und er fällt um. Mhm. Und er liegt, dann liegt er. Mhm. Da braucht man nicht hingehen und was in Frankreich gelaufen ist, das möchte ich aufs Äußerste verteufeln. Mhm. Das sind keine Hooligans für mich, das sind Mörder. Mhm. Ein Polizist hat damit mit uns gar nichts zu schaffen. Mhm. Wir sind unter uns, wir möchten da weder Unschuldige mit reinziehen, noch Polizisten. Mhm. Also für dich, von deiner Seite aus eine klare Distanzierung von dem, was in Frankreich passiert ist. Auf jeden das Fall. Das halten wir dann schon mal fest. Auf jeden Fall. Du schlägst einen in die Fresse und wenn er liegen bleibt, dann... Dann ist es okay, dann bleibt er liegen. Aber du schlägst gerne einen in die Fresse. Einen anderen Hooligan. Ja, einen anderen Hooligan. Ja. Was ist da toll dran? Da musst du mich jetzt aufklären. Das gibt dir einen irren Kick. Ja, wir sind 30, sag ich mal. Was? Wir sind 30 Mann, ja. Und die sind auch 30. Wir wollen es und die wollen es. Ja. Und wir rennen aufeinander zu und dann geht das los. Und das, finde ich, ist geil. Weißt du, wie ich das jetzt finde, wenn du das erzählst? Ich finde das unglaublich arm und primitiv. Na gut. Und unglaublich dämlich, ehrlich gesagt. Unglaublich dämlich. Es ehrt dich, dass du die Grenzen ziehst und was du gerade vorher gesagt hast. Aber ich finde es so auch einfach nur blöd. Was ja, ist gut, denn da okay, schön? Aber ich mein, nee, Andreas, im Ernst, was ist denn wirklich da schön dran, sich gegenseitig die Birne zuzuschlagen, zusammenzuschlagen? Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Das ist total geil. Ich war in England bei der Europameisterschaft. Ich habe dort die Engländer gesehen. Mhm. Und das sprengt alle Grenzen, was die Engländer da abziehen. Das ist total geil. Andreas, aber es bleibt doch wirklich... es bleibt doch die Gefahr. Du sagst das so. Ja, sicher. Nein, es bleibt die Gefahr. Dass du die Gefahr bleibt. Auch mit einem Schlag jemanden so zurichtest, dass er vielleicht sein Leben lang im Rollstuhl sitzt oder weiß ich was. Dass er sein Leben lang blind bleibt. Kann passieren. Aber es ist so. Nee, kein Aber. Lass mich erstmal fertig reden. Das ja, kann passieren. Klar. Das kann dir passieren, wenn du zuschlägst. Ne, so genau kannst du es nicht berechnen, wohin du triffst. Richtig. Und umgekehrt kann es genauso passieren, dass du natürlich so einen abkriegst und dass du dein Leben lang... ja. Und das nimmst du in Kauf? Das ist das Argument, weswegen ich sage, das ist absolut bescheuert. Das ist das Hauptargument. Das kann man nicht sagen. Es ist so, man schlägt sich nicht fortwährend, man tauscht 2-3 Schläge aus, dann geht der gegnerische Mob geht nach hinten und du weichst auch wieder nach hinten aus. Klar, das ist das Ritual. Dann steht man sich wieder gegenüber und dann geht's wieder los. Ja. Also, es ist. Das ist das Ritual, was dir Spaß macht, was du auch geil findest. Ja. Aber letztendlich, das, was ich gerade gesagt habe, das lässt sich nicht durch irgendein Argument entkräften, nämlich, dass du extrem mit deinem Leben spielst, mit deiner Gesundheit spielst und du extrem spielst mit der Gesundheit eines anderen Menschen. Nee, also ich möchte nicht sagen, dass ich mit meinem Leben spiele. Mit deiner Gesundheit aber. Ja, gut, okay. Ich sag mal, spiel das nicht so runter. Spielst nicht so, du bist gerade erst 19 Jahre alt. Willst du dein Leben lang im Rollstuhl sitzen? Nee, natürlich nicht. Ja, also. Aber ich sag mal so, ich habe es bis jetzt noch nicht so krass erlebt, dass ich sagen kann, ich höre auf damit. Kann aber passieren, kann jedes Mal passieren. Ja, gut, okay. Abgesehen davon, dass ich es prinzipiell ziemlich bescheuert finde, ich kann das null nachvollziehen, was da schön dran sein soll, so das zu machen. Ja, das können die meisten nicht, deswegen stehen wir auch in der Öffentlichkeit so scheiße da. Und ich, ja, ich möchte einmal was entkräften. Andreas, aber findest du nicht auch zu Recht? Das klingt so arm, was du gerade erzählt hast, dass die meisten Leute natürlich jetzt den Kopf schütteln und denken, sind die denn einfach, die haben doch Bananen im Kopf. Mir gibt das einen Kick, ich weiß nicht. Andere hängen sich ein Gummiseil an einem Fußgelenk und springen einen Kran runter. Mhm. Und mir gibt eben das einen Kick. Mhm. Und ich finde, das ist ein besseres Ventil, als wenn ich jeden Abend in die Kneipe gehe, mir da die Birne zuschütte und dann meiner Frau in die Fresse schlage. Das ist mit Sicherheit nicht die Alternative. Aber das Bungee-Jumping wäre bestimmt eine bessere Alternative als das, was du machst. Ja gut, aber ich sag mal, das gibt... Nur die Tatsache, dass es dir einen Kick gibt, rechtfertigt das Ganze ja noch gar nicht. Da kannst du auch sagen, es gibt mir einen Kick, jemanden zu erschießen. Dasselbe. Na gut, das ist jetzt ein bisschen... Ist ein krasses Beispiel, ist mir klar. Aber nur so kannst du nicht argumentieren, weil es dir einen Kick gibt. Und mir gibt auch vieles einen Kick, was ich auch nicht mache. Ich sag mal so, für ein Außenstehendes ist es sehr schwer zu erklären. Wie lange bist du denn schon dabei? 3 Jahre. Also seit 18 extrem in der ersten Reihe. Welche Verletzungen hast du denn schon eingesteckt? Ich habe mir einen Vorderzahn aufgeschlagen und eine geplatzte Unterlippe. Und ich habe meine Zahnlatte vom Kopf gekriegt, da habe ich eine mittlere Gehirnerschütterung davon getragen in Belgien. Schon nicht schlecht, ne? Ja, gut, okay. So, was sagen denn so deine Leute um dich herum? Drei Beziehungen sind in den Brüche gegangen dadurch. 3 Beziehungen? Ja. 3 Frauen haben dich deshalb verlassen? Ja. Na klasse, ist es das wert? Ich sag mal so, ich weiß nicht, ich sag mal, für eine Frau ist mir das egal, für ein Mädchen. Da habe ich da gesagt, dann entweder du akzeptierst mich so, wie ich bin, im Moment noch. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mit 22 schon keinen Bock mehr darauf. Kann ja sein, aber im Moment bin ich dabei. Und dann habe ich gesagt, dann musst du gehen, wenn du das nicht akzeptierst. Dann geh, dann lasse ich dich auch gehen. Also ich glaube, dass du ziemlich gute Frauen hattest, die dich nämlich klar auch vor die Alternative gestellt haben. Ich sag mal so, ich war ein halbes Jahr im Gefängnis für ein Delikt. Aber das hat mit dem Hooligan-Dasein nichts zu tun, oder? Doch. Doch, was hast du gemacht? Wir haben in Amsterdam waren wir gewesen und da haben wir da einen weggeklatscht mit ein paar Leuten. Und da haben uns dann die Polizisten da irgendwie geschnappt und da war damals beim Länderspiel. Also Andreas. Kannst du dich erinnern? Andreas, ich... Und da waren dann auch deutsche Polizisten, Fanpolizisten, aus Gelsenkirchen war einer. Und er hat mich dann erkannt und dann war der Ofen aus. Du hast einen weggeklatscht, was heißt das denn schon wieder? Ja, ein Holländer halt. Ja, wie verletzt war der wiederum? Weiß ich, vielleicht eine Rippe gebrochen oder was, ein paar Blutergüsse oder nichts Großes. Wie lange warst du im Knast? Ein halbes Jahr. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, ich muss da meine damalige Freundin loben, weil sie ist mir treu geblieben. Mhm. Also du hast ja vorhin mit dem Typ gesprochen, der ist aus dem Knast gekommen und seine Freundin hat ihn verlassen. Also meine Freundin, die stand zu mir. Aber sie hat dich hinterher auch verlassen, nämlich wegen dieser ganzen... Ich war mit ihr auf Schalke gewesen und ich habe wieder... Mhm. Scheiße. Andreas. Und ich habe ihr da versprochen, nichts zu machen. Jetzt und sag dann, mir, was, ja. hast du noch Eltern? Ja. Was sagt deine Mutter dazu? Ja, meine Mutter hatte eigentlich relativ wenig Plan von, die weiß es nicht. Mhm. Und mein Vater, der findet das natürlich nicht so toll. Mhm. Aber die hat ja mitbekommen, dass du im Knast warst. Ja. Die hat auch mitbekommen, warum du im Knast warst. Ja, richtig. Also weiß es schon, was los ist. Ja, und... Und ich glaube, dass die Frau sich ja nicht sehr erfreut ist darüber, oder? Nee, klar. Das geht ja ziemlich an die Substanz, ne? Mhm. Wie viele Kinder habt ihr? Ich habe noch eine jüngere Schwester. Also eine relativ kleine Familie. Ja. Wie ist das Verhältnis an sich zu den Eltern? Gut. Ganz gut. Ist auch gut. Mhm. Was meinst du, dass die Frau darunter leidet, was du machst? Meinst du? Das weißt du auch selbst. Ja gut, aber wiederum muss ich doch dazu sagen, ich bin noch 19 Jahre, also ich denke mal, ich kann doch da selber drüber bestimmen. Du kannst natürlich selber drüber bestimmen, du kannst über allen Scheiß selber bestimmen, den du machst. Aber sieh doch mal so all die ganzen negativen Aspekte von diesem Leben, was du führst. Du warst im Knast. Ist ja auch gar nicht das Dollste, ne? Nee. Du hast 3 Frauen deshalb verloren. Ja. Du machst deiner Mutter, die du hoffentlich, oder wie es mir jetzt scheint, doch auch sehr gerne hast. Ja, natürlich, ja. Das ist so meine Mutter. Ja, ist deine Mutter. Der macht das Leben unglaublich schwer. Die wird vielleicht nicht viel sagen, aber die Frau leidet darunter. So, und du läufst auch noch wunderbar Gefahr, dein ganzes Leben kaputt zu machen, wenn nämlich noch mal was Schlimmeres passiert. Einmal warst du schon im Knast, es könnte ja noch viel was Schlimmeres passieren. Kannst du dir alles abschminken, was du dir vorgenommen hast? Du bist 19 Jahre alt, was hast du denn für Pläne? Ich will jetzt meine Lehre zu Ende machen. Was machst du denn für eine Lehre? Großbauer. Ja. Und dann, ja, mal gucken, dann will ich wohl meinen Gesellenbrief machen und dann irgendwann meine eigene Firma. Ja, das sind ja nur richtig gute und tolle Pläne. Du läufst nur extrem Gefahr im Moment, wenn du so weitermachst, wie du bisher gelebt hast, dass du dir den ganzen, dass du alles von der Backe abkratzen kannst. Alles, Andreas, alles. Ja gut, ich sag mal, ich möchte das so krass gar nicht auslegen. Ich lege es dir aber so krass aus, weil ich glaube, dass du dir da so eine Welt zusammen bastelst und dir keiner den Spiegel mal richtig vorhält, was da eigentlich abgeht in deinem Leben. Es ist ziemliche Scheiße. Und deine Sichtweise, die du hast und die du mir jetzt hier vorgetragen hast, finde ich nicht in Ordnung. Weil du dir, nicht, weil ich jetzt hier der Moralapostel bin. Nee, das ist ganz klar. Nein, für dich persönlich auch. Ich habe jetzt mal das Leben von Andreas im Visier. Dass er das Beste aus seinem Leben macht. Und so wie du jetzt drauf bist, läufst du höchste Gefahr, dass du nicht das Beste aus deinem Leben machen kannst. Sondern dass du dich immer noch mehr reinreitest in die Scheiße. Vielleicht geht's gut. Ja, vielleicht. Kann sein. Aber du hast schon, aber die Mutter belastest du oder deine Eltern belastest du permanent. Das finde ich schon ganz schlimm. Ja, mag sein. Aber ich sag mal so, ich weiß nicht, wie soll ich das erklären? Sie mögen es nicht, meine Eltern, aber ich denke, sie tolerieren es. Ja, wahrscheinlich, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, weil sie dich kennen, weil sie dir nichts verbieten können, was ja auch mit 19 Jahren nicht möglich ist. Aber trotzdem solltest du vielleicht auch mal respektieren, welche Meinung deine Eltern haben und wie sie leiden wegen dir und zu Recht auch leiden wegen dir. Nee, ich sag mal so, meine Eltern, die sind da noch sehr tolerant, sage ich mal in Anführungsstrichen, aber Andreas, ich denke, so wie ich das erlebt habe, dass das meiner Schwester sehr an die Nieren geht. Wie alt ist sie? 15. Das siehst du. Noch ein Argument, noch ein Punkt mehr. Die machen sich natürlich alle Sorgen um dich, weil die dich auch sehr gerne haben und dich lieb haben. Ja, ja. Und die wollen für dich auch nur das Beste. Die wollen, dass du ein gutes Leben führst. Und du bist auf dem besten Wege dazu, dass du ein Scheißleben führst. Du bist ja schon vorbestraft. Und wahrscheinlich ist da auch immer sehr viel Alkohol mit im Spiel, ne? Teilweise, aber es ist nicht so, dass ich mich da besauf. Ich trinke auch mal 2, 3, 4 Bier. Klar, aber das aber es ist nicht so, da so ein Massenbesäufnis. Nee, aber trotzdem, das kann ja das Ganze noch mehr fördern, dass du wirklich dann vielleicht im Suff auch noch irgendwann mal was Schlimmes machst. Hast du denn überhaupt gar keine Freunde, die nicht so drauf sind? Ja, ich kenne schon ein paar Leute, die ja so ruhig sind, so sage ich mal. Aber ich sag mal, wenn ich mit denen dann zusammen bin, dann wird nicht über sowas gesprochen. Da sprechen wir über andere Sachen. Verstehst du? Also ich habe dir jetzt ganz klar meine Meinung gesagt, ne? Hast du wahrscheinlich auch schon gedacht, dass ich so in der Richtung ticke. Ja, nee, ich dachte, ich wollte nur mal mit dir darüber sprechen, weil ich sag mal, mir gibt das jetzt nur echt einen Nervenkitzel. Und ich weiß, die hat. Aber Andreas, ich wiederhole das nochmal, das ist nicht die Begründung dafür, die Rechtfertigung ist zu machen, nur weil es einen Nervenkitzel hat. Es gibt so viel Kram, das einen Nervenkitzel verursacht, was idiotisch ist. Ja, gut, okay, aber. Ich sag mal, in der jetzigen Zeit noch, finde ich das noch eigentlich ganz gut. Muss ich ehrlich sagen, finde ich das geil. Also, ich sag mal so, ein Außenstehender, der kann sich da gar nicht reinversetzen. Sag ich mal so. Aber ein Außenstehender, so wie auch ich, sieht und hört die Fakten, die damit verbunden sind. Und das langt schon aus. Ich glaube, dass wir unsere Argumente haben wir jetzt ausgetauscht. Ich glaube, dass wir jetzt nichts Neues mehr sagen können. Ich kann nur nochmal appellieren an dich, denk an deine Mutter, an deine Schwester und an dein eigenes Leben, was du dir eventuell kaputt machst. Nicht, weil man das nicht tut und weil das bescheuert ist. Es ist bescheuert, aber ich sehe es einfach mal rein egoistisch. Ja gut, jeder ist sich selbst der Nächste. Ja, eben. Also ich fände es gut, wenn du deine Lehre abschließt. Und ja, das werde ich auf jeden ja, Fall. Ja, du kannst aber unter Umständen. Ich sag mal so, ich beziehe das ja nicht mit in die Arbeit rein. Andreas, es kann passieren, dass du vorher nochmal in den Knast kommst und dann ist alles kaputt. Kann passieren. Das weißt du. Ja, das kann passieren, klar. Ja, also ist es das alles wert? Ich finde nicht. Bursche, wir haben geredet. Okay, danke, Jürgen. Ich hoffe, dass es ein bisschen nachwirkt, was ich gesagt habe. Okay, gute Nacht. Gute Nacht, tschüss. Ciao. Jetzt ist Ulla dran. Ulla ist 74. Ja, hallo, Domian. Ulla, guten Morgen. Also erstmal muss ich sagen, die Hooligans, sind alle hirnrissig. Also davon abgesehen. Aber ich komme mit ganz was anderem. Ich habe heute mein Dackelchen verloren. Oh, wie alt war es denn? 13 Jahre. 13 Jahre alt. Und ich musste den töten lassen, weil er nur noch Blut gemacht hat und sehr nicht krank mehr laufen konnte. Und ich bin todtraurig. Ah, das kann ich aber gut, sehr gut verstehen. 13 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Das war mein allerbester Freund. Du bist alleinstehend? Ja, ja und das vor 20 Jahren ist mein Mann gestorben, den habe ich 20 Monate gepflegt mit Blasenkrebs. Dann habe ich 3,5 Jahre später meinen 33-jährigen Sohn verloren. Der ist die Treppe runtergefallen, hat sich das Genick gebrochen. Ja, Und dann hat meine Tochter und mein Schwiegersohn mir den Hund vor 13 Jahren geschenkt, weil ich sehr einsam war. Wir hatten immer Hunde. Hattest du ihn dir damals gewünscht oder war das ja. Wunsch war das? Ja. Und also so einen lieben Hund hätte ich auch, würde ich auch nie mehr wiederkriegen. Außerdem kann ich mir keinen mehr anschaffen. Ich bin zu alt. Ich selbst bin schwerbehindert. Ich habe kaputte Hüften. Also laufen kann ich auch nicht mehr. Wie hast du das denn gemacht dann mit dem Hundchen? Ja, der ist jetzt, wie der nicht mehr laufen konnte, immer ins Badezimmer gegangen und hat auf Papier gemacht. Wie hieß er? Bitte? Wie hieß er? Niki. Nick? Niki. Niki. Und das war wirklich mein Ein und Alles. Wie lange war er jetzt krank? Ja, vor 4 Wochen fing das an. Voriges Jahr habe ich ihn schon mal operieren lassen mit einem Melanom am Beinchen. Und dann ist er mir aus dem Auto gesprungen, da hat er sich irgendwas verrenkt, dann hat er eine Spritze gekriegt und dann ging es auch wieder. Und dann bin ich von da weggezogen, hier in die Großstadt. Ja, und vor 4 Wochen ging es dann los, dann habe ich einen Tierarzt bestellt, der kam und Spritze und Pipapo. Ja. Und wie machte sich das jetzt bemerkbar, jetzt die Verschlechterung seines Zustandes durch den Blut, durch das Blut im Stuhl, oder? Ja. Das war nachher nur noch reines Blut, Und der hat die Hinterläufe nachgezogen. Also war sehr schwer krank. Der hat sich so immer vorwärts gerobbt, ne? Und das ist heute passiert, ne? Tja, dann hat der Arzt, hat dir irgendwann gesagt, es wäre besser, wenn man... Nee, ich wollte nicht mehr, dass der Hund sich quält, Domian. Das war fairer für den Hund. Der war mir treu und lieb und also das war wirklich fairer. Was sollte ich das Tier noch quälen? Ja, ist klar. Und wie ist das dann heute abgegangen? Hat man ihn abgeholt von dir? Nein, der ist hier bei mir in der Wohnung eingeschläfert worden. Eine Spritze bekommen? Ja, der hat erst eine Beruhigungsspritze bekommen und dann... noch eine und da ist er noch nicht eingeschlafen, dann hat er die zweite bekommen. Und ein ehemaliger Kollege, der hat mir den dann im Garten beerdigt. Und du warst die ganze Zeit dabei? Ja, selbstverständlich. Ich habe mich auch bei ihm bedankt für alle Liebe und Treue. Und da musste ich bei sein, also das war der Hund mir wert. Ne? Weißt, ich selbst bin Krankenschwester und habe bis 70 Jahre gearbeitet. Bis 70 Jahre? Im Altenheim. Ja. Ich habe so viele Leute sterben sehen und habe versucht, dabei zu bleiben und die Hand zu halten. Und dann sollte mein Niki nicht die letzte Ehre erweisen. Also das hätte ich nicht fertig gemacht. Hast du da geweint? Ja, ich darf ja nicht dran denken, dann fange ich nämlich schon wieder an zu heulen. Ja, sicher habe ich geheult. Entschuldigung. Ich habe selbst noch kein Tier, keinen Hund gehabt, kann mir aber denken, vor allen Dingen auch im Alter, dass so ein Tier ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Ja, das glaubst du. Und du hast ja gerade gesagt, der beste Freund war das für dich. Das war wirklich mein bester Freund. Ich habe zwar noch 2 Töchter, die sehr, sehr lieb sind, aber die ja auch berufstätig sind. Und meine eine Tochter ist auch in der Altenpflege. Wisst ihr, der hat immer bei mir vorm Bett gelegen. Wenn ich dann morgens aufgestanden bin und ich bin ins Badezimmer, habe mich gewaschen, dann habe ich mich hingesetzt, eine Tasse Kaffee getrunken, Zigarette geraucht und dann kam er angedackelt. Ne? Freudestrahlend, Schwänzchen wedelnd und hat mich begrüßt und das ist alles vorbei, Domian. Es ist furchtbar und ich dachte, jetzt musst du mal anrufen. Also ich habe jahrelang versucht, dich schon zu erreichen. Wirklich jahrelang. Ich bin so erstaunt, dass ich dich heute gekriegt habe. Als hätte es sein sollen, genau heute an dem Tag. Ja. Hast du den Eindruck gehabt, du hast den Hund ja sehr gut gekannt. Ja. Hast du den Eindruck gehabt, dass er heute irgendwie das mitbekommen hat, dass es für ihn... Das hat er gestern schon mit. Hat er schon. Ja. Der, weißt du, der ist ja auch auf meine Gemütsstimmung eingegangen. Der sah ja, dass ich traurig bin. Und damals, wie mein Sohn starb und ich saß auf dem Sessel und der lag auf der Couch und ich habe geweint, da kam der rüber und tröstete mich. Und also wenn ich traurig war, der hat mich immer getröstet. Hast du gerade gesagt, du bist zu alt für ein neues? Ja. Also du möchtest auf keinen Fall einen neuen Hund haben. Du, mir ist ja Schande für das Tier. Weil du dich nicht richtig mit ihm rausgehen kannst. Und ich kann nicht mehr laufen. Das hört sich jetzt dusselig an. Aber das wäre wie Verrat an meinen Dicky, wenn ich mir jetzt direkt einen neuen Hund holen würde. Man denkt dann ja doch immer noch an den anderen. An ja, natürlich. Den werde ich auch nie vergessen. Also, wie gesagt, wir hatten immer Hunde. Jachthunde und... Hast du sonst auch noch Haustiere? Nee. Also ich schaffe mir auch keine mehr an. Im März habe ich einen Rauerdackelhündin verloren. Die musste eingeschläfert werden. Ach, auch? Ja, ja. Wie lange hattest du die gehabt? 9 Jahre. Auch 9 Jahre, so lange? Ja. Und die saß auf dem Sessel und sprang runter und konnte nicht mehr laufen. Ne? Haben wir sie zum Tierarzt gebracht. Und aber du hast Kinder, ne? Hast du gerade gesagt. Ich habe Töchter. Zwei Töchter. Wie ist denn das Verhältnis zu den Töchtern? Gut. Ich meine, das ist ja schon mal auch sehr wir schön. Wir lieben uns. Das ja, meine eine Tochter, die hat 2 Kinder adoptiert. Down-Syndrom-Kinder. Was für Kinder? Down-Syndrom. Das sind kranke Kinder. Mongoloide Kinder, ja. Ja, weil andere Leute nehmen die Kinder ja nicht, ne? Wohnen denn da die auch Krankenschwester ist und hat die sich 2 Kinder adoptiert. Wohnen die in deiner Gegend? Nein, 100 Kilometer. 100 Kilometer. Weit. Also sie können dich nicht mehr so nachmittags mal eben zum Kaffee besuchen? Nee. Und mein Auto habe ich meiner Tochter geschenkt, weil die braucht für die Kinder. Aber schön ist ja, dass die Kinder da sind, dass die Enkel da sind. Du ja, bist nicht... meine eine Tochter wohnt bei mir im Haus, eine Etage. Ach so, das auch. Ja. Das heißt, du bist nicht ganz allein und ganz einsam. Nee. Es gibt ja viele ältere Leute, wenn dann so ein Tier stirbt, die ganz alleine sind. Nee. Ich habe auch eine Nachbarin, die über mir wohnt, da babysitte ich auch, Dienstags und Freitags. Die war auch hier mit unten, die hat mich meinen Arm genommen, haben wir zusammen geheult, am Ende war Domian, es war furchtbar. Würdest du sagen, du hast ja schon so viel mitgemacht und hast auch so viele liebe Menschen verloren, dass der Schmerz fast genauso ist, jetzt wo du dein Hundchen verloren hast? Ja. Weißt du, ich habe sehr viel in meinem Leben mitgemacht. Ich komme aus Berlin, ich habe einen Russeneinmarsch mitgemacht, ich bin vergewaltigt worden. Ich habe 3 Kinder gekriegt und sehr schwere Entbindungen. Kaiserschnitt, hohe Zange und was weiß der Teufel. Ich habe mich nie unterkriegen lassen. Aber jetzt bin ich wirklich am Boden zerstört. Nun ist es aber auch noch ganz frisch heute. Ja. Und da ist es auch normal und auch ganz nachvollziehbar, dass du so traurig bist und so angeschlagen. Also ich bin derart traurig, das kann ich keinem Menschen sagen. Dennoch, Ulla, möchte ich dir Mut machen. Du bist so eine nette Frau. Dankeschön. Und du hast deine Kinder und deine Tochter wohnt bei dir im Haus. Das, die ich auch sehr, sehr liebe, meine Kinder. Ja, ne? Siehst du. Das ist doch auf jeden Fall auch so für die Zukunft weiter doch so eine Hoffnung gibt und dass nicht alles jetzt ganz finster wird und ganz traurig. Nee, sicher nicht. Aber wie gesagt, Domian, wenn ich sehe deine Sendung immer, die ich übrigens ganz klasse finde. Ne? Vielen Dank. Aber mein Hund hat immer neben mir gelegen. Der hat die Sendung auch immer gesehen. Weißt du, der war immer bei mir, ne? Wenn ich aufs Klo gegangen bin, ist der auch noch mitgelaufen. Es wird sicher seine Zeit dauern, klar. Ja, das dauert. Das dauert eine Weile. Das dauert. Ich finde es schön, dass du angerufen hast, Ulla. Ich habe mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja, ich und auch, Domian. Wie gesagt, ich versuche es schon jahrelang. Ich hätte auch für jedes Thema eine Antwort gehabt. Das glaube ich. Ich wünsche dir so von Herzen, dass du doch bald drüber hinwegkommst. Oder in einigermaßen, so richtig wahrscheinlich gar nicht, aber so einigermaßen. Naja, man muss da drüber wegkommen. Ja. Sicher, Domian, ich Ulla, darf mich auch nicht unterkriegen lassen. Jetzt müssen wir Schluss machen, weil wir gleich am Ende der Sendung sind. Ja, aber es tut weh. Lass dich nicht unterkriegen. Vielen Dank. Tschüss, Ulla. Tschüss. In der Technik Hans-Jürgen Wilde, morgen heißt unser Thema Unglücke. Bis morgen. Tschüss zusammen.